zwischen einigen Hunderttausend und einigen Millionen Euro gebunkert. Die meisten Fälle betreffen Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. Die Kontoinhaber müssen nun mit Hausdurchsuchungen rechnen. Im Visier der Fahnder stehen auch Mitarbeiter des Credit Suisse. Ihnen wird Beihilfe zur Steuerhinterziehung vorgeworfen. Cecilia Reible, aktuelle Redaktion. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi stimmt zu und so kann der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst bei Bund und den Kommunen in Kraft treten. 3/4 der Verdi-Mitglieder sprachen sich für den Schlichterspruch aus. Danach bekommen die Angestellten des Bundes und der Kommunen rückwirkend ab Januar 1,2% mehr Gehalt. Im nächsten Jahr gibt es an 2 Stufen 0,6 und 0,5% mehr Gehalt und eine Einmalzahlung von 240 Euro. Schuldeingeständnis im Missbrauchsskandal. An der hessischen Odenwaldschule hat der ehemalige Leiter Gerold Becker in einem Brief sexuelle Übergriffe auf Schüler zugegeben. Er bedauert seine Taten und bittet die Opfer um Entschuldigung. Vorstoß aus Brüssel zur Schuldenkrise in Griechenland. EU-Kommissionspräsident Barroso schlägt einen neuen Hilfsmechanismus für die Euro-Staaten vor. Dazu sollten bilaterale Kredite der Euro-Staaten im Notfall eingesetzt werden, sagte Barroso in Brüssel. Das neue Instrument sei mit den EU-Verträgen vereinbar. Zum Auftakt des 27. Spieltags in der zweiten Fußball-Bundesliga hat St. Pauli wieder den Sprung auf einen Aufstiegsplatz geschafft. Die Hamburger waren in Cottbus mit 1:0 erfolgreich und klettern vorerst auf den zweiten Platz, vorbei an Augsburg. Greuther Fürth unterlag in Koblenz mit 0:2 und Rostock konnte gegen Duisburg einen 3:1 Heimsieg feiern. Hallo Nachtschwärmer! Aufgepasst, die Show beginnt. Charlie ist jetzt dran. Charlie. Jetzt geht's los. Willkommen in der dritten Dimension. Beamen Sie sich mit nach. Wirbelwind, dance-aktive Substanzen. Konzentrierte Hitcard von Charlie. 2000. Maxi Dance Sensation. Hottest Trends in Town. Hi, yo, everybody, this is Fark. Bist du fertig? Hast du die Griffe bereit? 1, 2, 3. Und dann der Overkill. wieder Gewinnspiele heute ohne Ende. Mächtig viel Spaß. Und neue wie alte Songs. Remixe ohne Ende. Ich bin Al Bundy. Und gerade hier bei Charlie. Wo seid ihr, Dumpfbacken? Ja, und wie geht's? Alles klar, Al? Liegt es an mir oder riecht es hier wirklich nach Schweißfüßen und Billig-Deo? Jetzt wird er schon wieder frech. Hitradio Ohr. Einfach mehr dran. Lots of music in the air. Good vibrations everywhere. Sharing all the good sounds on your radio. Please. Okay, Nachtschwimmer, jetzt ist Zeit. Hey, ihr werdet euch gleich ganz schön wundern. Wir beginnen jetzt mit der ersten Runde. Das ist Spiel und eine Menge Spaß. Super. Zeig, was du drauf hast. Jetzt kommt unser erstes Gewinnspiel. Let's start with the basic two-beat turn, which is simply. Und zwar ist das das Internet-Gewinnspiel. studio@hitradio-ohr.de ist die E-Mail-Adresse. Stepping out with your left foot and pivoting all. Und einen Interpreten brauchen wir, und zwar den Originalen. I'll count it for you like this. Step left, around and together with the right. Zu gewinnen gibt's eine Mix-CD wie immer, 70 Minuten lang, House oder Together with the Right. Black zur Wahl. Now, here comes the music. Seid ihr fündig geworden? Es sind zwar verschiedene Samples von anderen Interpreten drin, aber der Hauptteppich, Musikteppich, das ist ein Hit aus den 80ern. Und da möchte ich mal die Gruppe wissen. Das Internet-Gewinnspiel studio@hitradio-ohr.de. Dahin das Mail schreiben. Vergesst nicht dazu zu schreiben, woher ihr und wo ihr uns zuhört. Jetzt machen wir erstmal Werbung. Wir unterbrechen diese Sendung und steigern damit die dramatische Spannung. Man kann nämlich alles haben. Doch. Alles. Bloß nicht langweilig. Die richtige Immobilie zu finden, ist nicht immer einfach. Da ist es doch gut zu wissen, dass es einen Partner gibt, auf den man sich verlassen kann. Die Makler der Volksbank Offenburg Immobilien. Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung, unseren Marktkenntnissen und vielseitigen Angeboten. Volksbank Offenburg Immobilien. Wein? Weib? Ich bin die Chantal. Und Gesang.

Da sind dabei Atzen-DJs, House-Rockers, Alex Christensen, Culture Beat, Charlie Lanois, Metal CEO, Top Models, Frankie Tunes und so weiter, noch ein paar andere. Es gibt einen Bus von Aachen aus, eine Bustour, Preis 35 Euro inklusive Eintritt. Wir sind bei WKW, könnt ihr mal schauen, bei Facebook oder ihr geht auf www.rockhorn.de oder direkt dem Veranstalter Patrick WB, Patrick Werner Bertha at web.de. Dann könnt ihr direkt per Mail anschreiben, ob ihr da mitfahren wollt. 17.04. DJ Rockhorn Miami Live in Stendal, Dance Factory. 22.05. On Tour Summer Launch am Arendsee. Und mich könnt ihr übrigens auch mal besuchen, nach Schwärmer bei WKW oder Facebook oder bei YouTube. Da könnt ihr mal die Video Launch sehen von früher. Da werden einige lachen, wenn sie das so sehen. We'll be right back. 20:30 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. El, was machst du mit dem Gesicht? Ich brauche einen Doktor Schlag die Weiber tot. I feel great! Jeden Freitag, 21 Uhr. Heiß, heißer, mega heiß. Dieser Freitag ist die Härte der Action-Freitag. Ja, das ist eine kleine Rarität. Out of Olymp. Und die fängt ganz leise an. Yeah. Das kennen nur die alten Recken. Das war mal so ein Geheimtipp, aber die Platte gab's nicht. Okay, ja. Ein starkes Programm. Und alle drehen auf. Hey, ihr Pfeifen, euch fehlt der Schwung. Hier auf Maximum, auf Maximum. One, two, three, jetzt gehen wir auf Maximum. Spezial. Und ich grüße alle, die sich noch zugeschaltet haben. Immer freitags ab 21 Uhr ist der liebe Charlie hier bei Hitradio Ohr. Und jetzt kommt eine kleine Spezialität, die habe ich früher schon gebracht, Nachtschwärmer. Da geht es darum, da sind zwei Spezialisten dran, einen Text zu verfassen. Ein Bericht über die Reise nach Italien. Also die Reise gen Italien sozusagen. Ja, da wollen wir mal reinhören. Die doofe Witze-Ecke. Jetzt, wo die Urlaubszeit angebrochen ist, wo das herrliche Wetter den Sommer ankündigt, beginnt wieder, wie alljährlich, die große Völkerwanderung nach dem Süden. Gen Italien. Moment, Genitalien, das schneiden wir raus, ja? Lass mich weg, ja, ist gut. Da könnte man sich ja sonst was bei denken. Italien, das war auch das Ziel der Gräfin Steckenrein. Moment, das ist falsch. Gräfin Reckenstein heißt die wohl hier, ne? Mensch, das ist hier verdruckt. Dieses herrliche Reiseziel vieler Urlauber war der Gräfin bis heute noch unbekannt geblieben. Deshalb wählte sie sich einen erfahrenen Reisebegleiter, den Grafen Stoßenrein. Rosenstein soll das wohl heißen, ne? Gemeinsam bestiegen die beiden bei herrlichem Sonnenschein eine scheißgelbe Reisemöse. Was? Eine maisgelbe Reiseschäse soll das heißen. Auf dem Kutschbock saß stolz mit einer langen Peitsche in der Hand der Affe Nedolf. Der Neffe Adolf, Mensch. Was sagt das? War meine Schuld. Der Neffe Adolf. Mit seinem zerfressenen Sack. Mit der Neffe Adolf in seinem zersessenen Frack und seiner verbrickelten Nille. Und in seiner vernickelten Brille, Mensch, das ist doch ganz einfach. Und seiner vernickelten Brille, das... Weiter, ja? Läuft das Band noch, ja? Läuft hier. Die Gräfin und der Graf waren von der Reise, die sie entlang der Greizer Schwänze führte... Schweizer Grenze. ...der Schweizer Grenze führte, hell begeistert. Immerfort lobte die Gräfin die Nille der Statur. Die Stille der Natur, Mensch. Als dann schließlich die Grenze passiert war, begegneten den beiden viele Reisende mit wunden Pimpeln. Was ist das? Mit bunten Wimpeln, also. Es war die Zeit, in der manch einer seinen Hammelfurzbimmel machte. Himmelfahrtsbummel. Mensch. Seinen Himmelfahrtsbummel machte. In einem kleinen italienischen Dorf wurde Rast gemacht. Auf dem Marktplatz hatten sich viele Menschen versammelt, weil dort nämlich die Stadtköter vögelten. Die Stadtväter kegelten. Mensch. Das war ein wahres Volksfest. Sieger wurde der Bürgermeister, der der Frau Gräfin sofort durch sein nettes Gefick auffiel. Fettes Genick? Durch sein fettes Genick auffiel. So ist es doch richtig, nicht? Für die hübsche Gräfin interessierte sich in auffallendster Weise ein alter Klosterpapa, der den Reisenden am nächsten Tag eine Klosterbesichtigung ermöglichte. Über dem alten Tor stand geschrieben, du sollst auf den Pimmel hauen. Du sollst auf den Himmel bauen. Mein Gott, ist das denn drin? Ein Beruf ist das hier. Gleich am Eingang sah man einen kranken Mönch, der auf dem Boden bockte. Auf dem Boden hockte. Der auf dem Boden hockte. Mensch. Der Graf zeigte hinauf zu einem Klosterfenster, aus dem ein Puter kackte. Pater guckte. Die Sonne schickte ihre Strahlen auf die Erde herab und im Klostergarten saßen viele junge Niefotzen. Novizen. Aber Novizen, ja, richtig. Mensch, das ist aber auch wirklich schwer hier. Das ist zu schwer. Dankbar saßen sie vor ihren dampfenden Scheißrüsseln. Dampf... In einem Geschäft sah sie ein Kerl pissen. Ein Perlkissen, ne? Ein Perlkissen. Als die Gräfin mit dem Grafen den Laden betrat, ließ die Verkäuferin aus Versehen ihre Fürze schallen. Das ist richtig, ne? Ihre Schürze fallen. Kinder, was macht ihr denn hier mit mir? Für ein Picknick zu zweit kaufte der Graf eine Dose Bettficklinge. Fettbücklinge. Ach so, ja. Als er nach dem Preis fragte, meinte die Verkäuferin, für sie scheiß ich Drillinge. Ja, das gibt's doch nicht. Für sie 30 Schillinge, heißt es da, nicht? Ja. Er ließ sie in eine Piste kacken. In eine Kiste packen, ja. Der Graf, nach den Eindrücken dieser herrlichen Reise befragt, antwortete, wunderbar. Hier wollen wir bleiben und Bütten hauen. Ich glaube, ihr schneidet euch das schon zusammen, ja? Ja. Sie sterben, ja. Und ihr seid entlassen.

Ich dagegen stehe auf vollen Sound. Egal ob Honda Neufahrzeuge oder Premium Gebrauchte, der Motorbike Shop hat sie alle. Bekleidung, Spezialumbauten, Tuning und eine eigene Meisterwerkstatt. Der Motorbike Shop in Offenburg-Waltersweier. Motorbike.de. Immer das gleiche langweilige Wochenende? Keine Idee, wo du zum Feiern hingehen sollst? Dann sei gespannt. Neue Nachterlebniswelt in Aachen bietet dir auf über 7 Bereichen 100% Partyfaktor. Neue Dimensionen und eine atemberaubende Stimmung für Jung und Alt. Bald im Industriegebiet Aachen. Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Zitat Johann Wolfgang von Goethe. Geben Sie sich deshalb auch nur mit dem Besten zufrieden und erfahren Sie Genuss auf höchstem Niveau mit den prämierten Weinen des Ortenauer Weinkellers. Nutzen Sie unsere Erfahrung und Leidenschaft in Sachen Wein und erleben Sie Qualität für den anspruchsvollen Gaumen. Tauchen Sie ein in eine Welt des Genusses mit den Weinen des Ortenauer Weinkellers in Offenburg und im Netz unter ortenauerweinkeller.de. Weine erhältlich bei Edeka, Edeka Aktiv, Neukauf, Nah und Gut. Sie planen, einen gastronomischen Betrieb zu eröffnen oder möchten einfach nur Ihren Automatenaufsteller wechseln? Dann kommen Sie gleich zu den Profis. Automatenservice Holderer. Seit über 40 Jahren Ihr zuverlässiger Partner in der Region. Geldspielgeräte, Dart, Billard, Tischfußball, Fotoplay und vieles mehr. 365 Tage im Jahr. Schnell und flexibel für Sie da. Automatenservice Holderer in Hausach. Telefon Hausach 6200. www.holderer-automaten.de. Na, was machst du denn hier? Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Ja, er braucht aber nicht mehr lange zu sitzen. Morgen Samstag geht's los. Da ist der liebe Charlie in Rheinmünster-Söllingen, in der Rheingoldhalle. Einlass ab 20 Uhr. Wer kommt herein? Und da freue ich mich ganz richtig drauf. Matthias Reim! Ich hab geträumt. Dann eine Woche später. Ich sitze hier und wart nur auf den Schaden. Da ist die Hitradio Party Nacht. Eine Nacht, 21 Lokale, 21 Partys. 5 Livebands, 20 DJs. Und ich bin im Bugs, in der Kellerkneipe Bugs. So blau. Die ist gar nicht so klein, Nachtwärmer. Ich hab's immer angesehen. Da zahlt man einmal 8 Euro im Vorverkauf und kann alle Kneipen, alle Teilnehmenden besuchen. Super. Am 17. April, Appenweier, Schwarzwaldhalle. Mit dem großen Gerüst, wie gehabt. 8. Mai, Berghaupten, Festhalle. Unter www.charlie2000.de. Da könnt ihr alle Termine sehen. Zum Beispiel komme ich abends Württembergische nach Mönchweiler. Das ist bei Villingen, Königsfelder. Dann haben wir noch DJ Rockhound. Der ist am 4. April, Ostersonntag, auf dem Osterhammer in Schwerin, im Osten, mit folgender DJ-List. Atzen, House Rockers, Alex Christensen, Culture Beat, Charlie Lanois, Mendelsio, Top Models, Frankie Tunes und noch 5-6 andere. Und es gibt eine Bustour von Aachen aus für alle, die früher im Charlies waren und das vermissen. Greift zu, 35 Euro inklusive Eintritt. Da werden Busse. Informationen auf www.rockhound.de oder direkt Anmeldung unter Patrick WB, Patrick Werner Bertha at web.de. Dem gefällt es anscheinend dort besser wie hier. Am Arendsee. Ja, on Tour, Sommerlaunch. Da ist er auch noch. Am Arendsee, am 22. Mai. Super. So. Na, langweilig? Dann drehen Sie doch mal richtig auf. jetzt machen wir das Gewinnspiel. An administration and how I remember radio. Sick 93. Nachschmal, jetzt kommt ein Mix. Ein Reggae Mix. Und da möchte ich 5 interpreten. Und das ist rein nur per Telefon möglich, hier zu gewinnen jetzt. Das Spiel beginnt, die Spannung steigt. Es ist die Kurz vor einer Explosion. Exciting and dangerous. Ihr seid instruiert? Alles klar. Here's the DJ who's gonna mix up the best selection of quality hit music. Und das geht mindestens 10 Minuten jetzt. Also bleibt dran und passt auf. Es gibt nämlich eine ganz heiße House-CD oder wahlweise Hip-Hop-CD zu gewinnen. Thank you. ist unser Gewinnspiel. Und da suchen wir jetzt fünf in der Breiten, aber ich läuft noch ein bisschen. Aber wenn ihr die zusammen habt, probiert es mal. 0781 504 3311. Und das ist immer noch unser Gewinnspiel Reggae Time Spezial. Ich hab's gerade mit meinem Freund Al nebenbei. Al, hallo, grüß dich. Oh Mann, ich stehe auf April, Schatze. Ja, das hatten wir gerade davon. Weil wir haben ja bald April, da werde ich meinen Freund reinlegen. Auf jeden Fall. Dann hat man noch ein anderes Thema, Al. Erzähl mal. Hey, du Charlie, ich denke gerade drüber nach, was du eben gesagt hast. Ich muss nicht gleich schlafen nach dem Sex, ich will gleich schlafen nach dem Sex. Ja. Ich bin froh, wenn es nicht aus ist. Ja, weil du ein Loser bist. Sunshine, sunshine reggae. Don't worry, don't hurry. Gewinnspiel 0781 504 3311. Ruft jetzt an, Nachtschwärmer. Wer nämlich jetzt noch keine 5 zusammen hat. Aber ich mach mal einen dazu. Das waren so die klatschen Reggae-Titel, die wir alle kennen. Okay, das muss reichen. Na, langweilig? Dann drehen Sie doch mal richtig auf. Also ruf bitte an. Ein starkes Programm. Und alle drehen auf. Hey, ihr Pfeifen, euch fehlt der Schwung. Hier auf Maximum, auf Maximum. One, two, three, together. Wir feiern die ganze Nacht, die ganze Welt. Das geht ab. you want it. Tune in to VIP with bottles of rum. The girl so sexy, going crazy, taking it to the top. Come on, yeah. We got the groove with the music, don't stop. Come on, in. We got the girls going into the club. You want it. Tune in to VIP with bottles of rum. The girl so sexy, going crazy, taking it to the top. Yeah. Shut the fuck up. Das Gewinnspiel ist vorbei, Nachtschwärmer. Ihr könnt ja noch anrufen. Jackson und ich habe gerade eine heiße Diskussion mit dem Bambi, Nachtschwärmer. Und zwar, es geht ums Verdienen. Er ist der Meinung, er verdient nicht genug in seinem Job. Unsere Familienfinanzen in den Computer eingegeben. Also Dad, sieh her. Hier auf dem Bildschirm erscheint jetzt gleich die Gehaltsliste von allen Berufen dieser Welt. Tja, und hier, hier ist dein Beruf. Das ist nicht wahr. Mhm. Zeitungsjungen kriegen so viel wie ich. Das kann nicht sein. Zeitungsjungen können sich doch wenigstens ein Fahrrad leisten. Victor, es muss doch jemanden geben, der weniger verdient als ich.

April an Ostersonntag. Da ist der Osterhammer in Schwerin. Mit Rocker und Atzen, DJs, House Rockers. Die waren übrigens bei Scooter. Die vergangene Woche, da war Hölle, 2600 Leute, der Wahnsinn. In Rastatt, ne? Alex Christensen ist dabei, Culture Beat, Charlie Lanois, Mendel Theo, Top Models, Frankie Tunes und so weiter. Und es gibt eine Bustour von Aachen aus. Der Preis 35 Euro inklusive Eintritt. Informationen auf www.rockhound.de oder direkt an den Patrick WB, Patrick Werner Bertha at web.de. Da könnt ihr direkt nachfragen und euch anmelden. Da müsst ihr dabei sein nach Schwerner. Wenn ich nicht Ostereier suchen würde, würde ich auch mitgehen. Okay, Samstag, 17. fährt die DJ Rockhound in Miami live, Stendal im Osten. Und 22. Mai on Tour, Summer Lounge, Tour am Arendsee. Also wie gesagt, morgen nach Schwerner, vergesst nicht, Rheinmünster, Söllingen, da werde ich euch... Hey DJ! Hier geht's ins Wochenende, Nachtschwärmer. Halb elf, hallo Nachtschwärmer, das ist die richtige Zeit. Hallo Kelly. Hallo Blondies. Was macht die Blondine in der Universität? Ja, was denn? Putzen. Das ist die Putzfrau. Aber wir können auch anders. Ich muss mal ein bisschen Boden gut machen bei den Ladies. Wenn man braucht männerfeindliche Witze. Was soll eine Frau tun, wenn ihr Mann im Garten rumhüpft? Nachladen und weiterschießen. Da ist er zu hart, hä? Mama mia. Oder was ist ein Mann im Salzsäurefass? Ein gelöstes Problem. Ja, ich mache das, um wieder bei den Ladies mal wieder gut Boden gut zu machen. Haben wir einen? Ja. Hey, it's another smash hit. Warum sind die Blondinenwitzen so schrecklich albern? Damit auch Männer was zu lachen haben. Ja. Kann ich nicht ganz zustimmen. Bin ich bei den Ladies wieder ganz dick drin. Der Mann kommt in die Buchhandlung und verlangt das Buch. Das heißt, der Mann, das starke und unüberwindliche Geschlecht. Die Verkäuferin. Märchenbücher gibt's einen Stock höher. to know please that I'm gonna miss your love please the minute you walk out that door please don't go please don't go please don't go Freitags ist Charlie 2000 hier bei Hitradio Ohr. Und zwar von 21 bis 1 Uhr. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Stay tuned. Ich finde es stinkt langweilig hier. Ich will jetzt ein bisschen Spaß haben. Was ist hier eigentlich los? Schluss mit Langeweile. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen und los. Ja, ich bin schwer dafür. Action. Es geht los. Ja. Jetzt kommt das nächste Gewinnspiel. Seid damit dabei. Fünf von der Bretten werden gesucht. Die Mix-CD gibt es zu gewinnen. 0781 504 3311. All systems stand by to transmit party mix. Ihr müsst halt öfters probieren, wenn ihr anruft, weil das geht vorne in die Zentrale ein und kommt dann später zu uns hierher. Und dann stellen die es da rein. Okay. Seid ihr bereit, Nachtschwärmer? Dann kann's losgehen. Nachtschwimmer, seid ihr noch mit dabei? Hier läuft unser Gewinnspiel. 0781 504 3311. 5 Interpreten werden gesucht. Das muss jetzt reichen. Ende des Gewinnspiels. Wir kommen wieder. Ich hoffe, Sie haben die gleiche Meinung von dieser Sendung wie unser Mitarbeiter Axel Schweiß. Das ist ja der Hammer. Salz. Seit Urzeiten Lebensquelle und Energiebrunnen der Menschheit. Steigern Sie Ihre Gesundheit und Wohlbefinden. Körnchen für Körnchen. Durch lebenswichtige Mineralien in Natursalzen. Informieren Sie sich im Natursalzladen in Offenburg. Küfergasse in der Fußgängerzone. Oder natursalzladen.de. Asterix und Obelix, Cäsar und Kleopatra, Romeo und Julia. Jeder Mensch braucht einen Partner, dem er voll und ganz vertrauen kann. Rund ums Auto haben Sie ihn gefunden. Autohaus Kunz, Ihr verlässlicher und beständiger Honda-Vertragshändler in Appenweier. Direkt an der B3. Infos unter autohaus-kunz.de. Also ich kann Ihnen sagen, als Mann ist es nicht leicht, die Richtige zu finden. Sie muss mir gefallen und sie sollte einzigartig sein. Doch jetzt habe ich sie gefunden. Bei Sastalla. Sastalla, Küchenunikate von Latein, im Gewerbegebiet Appenweier. Hier finden auch Sie Ihre Traumküche. Familienfreundlich, lecker und das rund um die Uhr. Die Schwarzwaldstuben im Eurorastpark. Genießen Sie herzhafte Speisen, unsere Themen- und Brunchbuffets. Und für Ihre Party beliefern wir Sie mit unserem Catering-Service. Ihr Restaurant Schwarzwaldstuben im Eurorastpark in Aachen, direkt am Autobahnzubringer. Hat Ihr Alter auch keinen Saft mehr? Zeit zum Abwracken. Bringen Sie Ihr altes Sextoy jetzt zu Novum und sichern Sie sich die Novum Abwrackprämie. 5 Euro für Ihren Alten beim Kauf eines Fun Factory Toys. Nur im März bei Novum Offenburg, Marlener Straße. Immer das gleiche langweilige Wochenende? Keine Idee, wo du zum Feiern hingehen sollst? Dann sei gespannt. Neue Nachterlebniswelt in Aachen bietet dir auf über 7 Bereichen 100% Partyfaktor. Neue Dimensionen und eine atemberaubende Stimmung für Jung und Alt. Bald im Industriegebiet Aachen. Urbits sammeln und shoppen gehen. Hier können Sie mit Ihren Urbits bezahlen. Stadtapotheke Offenburg, Planer Küchenland Offenburg, Akku-Expert Gengenbach und Planet P in Aachen und Bühl. Alle Urbits-Partner auf einen Blick auf funkhaus-autenau.de. Liebling, mir ist so heiß. Ziehst du mich bitte aus? Schon wieder? Ja. Wissen Sie, seit wir unsere Außenwände von der Fix GmbH haben dämmen lassen, geht das andauernd so. Und dabei wollte ich doch nur die Energiekosten senken. Aber informieren Sie sich doch mal selbst unter fixgmbh.de. Hey guys! If you don't know what you can do, if you want to feel the right power, the answer of your question is only Charlie 2000. And right on, baby! Wow! Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Morgen Samstag, 20.03. Rheinmünster, Söllingen, Rheingoldhalle, da bin ich. Da haben sich einige angesagt. Ich hoffe, ihr kommt dazu. Das wird eine super Party und Wiedersehensfeier. Eine Woche später, am 27.03., die Radio Ohr Party Nacht in Offenburg. 21 Lokale, 21 Partys. In der Kellerkneipe Bugs bin ich. Da gibt es ja überall die Flyer, da kann man genau sehen, wo man hingeht. Das ist am Marktplatz in Offenburg. Das findet ihr bestimmt. Außerdem gibt es noch andere Kneipen, da müsste man schon eine kleine Rundtour machen. Ne? Super! Am 17. April ist Appenweier dran. Appenweier Schwarzwaldhalle. Das war ja früher meine Megahalle sozusagen. Ne? Da war schon Peter Schilling. Ach, da haben wir Künstler gehabt ohne Ende. Und da bin ich am 17. Samstag. 17. April. Am 8. Mai in Berghaupten in der Festhalle. und irgendwann im Mai auch in Mönchweiler. Da gehen meine Grüße dahin, da ist der Villingen in Schwenningen in der Nähe. So, DJ Rockhound, der neben mir steht, ist am 4. April, Ostersonntag, beim Osterhammer Schwerin. Da ist er, die Arzen-DJs, House, Rockers, Alex Christensen, Culture Beat, Charlie Lanois, Mendel Theo, Top Models, Frankie Tunes. Und es gibt eine Bustour von Aachen aus. Schaut bei www.rockhound.de. Dann am 17.04. ist DJ Rockhound in Miami live in Stendal. Dance Factory heißt das Ding. Und am 22. Mai on Tour, Summer Lounge am Arendsee. Alles im Osten. Schaut mal auf www.charlie2000.de. Und nicht vergessen, morgen Söllingen. Nachtschwärmer, da ist Nachtschwärmerpflicht. Da erwarte ich euch. Besuch mich mal bei Wer kennt wen oder Facebook. Hitradio Ohr. Einfach mehr dran. Lots of music in the air. Good vibrations everywhere. Sharing all the good sounds on your radio. Nation, Tricky Nation, kennen wir von früher, ha? 23:06 Uhr. Schuhverkäufer, wie sieht es aus mit deiner Tochter? Meinst du, da läuft was mit mir? Nein. Ach komm, Erl. Ich fahr voll auf die Kelly ab. Kelly, sag du auch mal was. Was ist los? Wo liegt eigentlich das Problem? Naja, ich möchte, dass du unberührt bleibst. Dann solltest du dir aber eine Zeitmaschine kaufen, die dich weit zurückbeamt. Ja. Hitradio Ohr. Einfach mehr dran. Lots of music in the air. Good vibrations everywhere. Sharing all the good sounds on your radio. Time. I'm living my dream, girl, cause you mine.

trotzdem bei, das habe ich ganz vergessen, grüße unsere Telefon- und Internetassistentin, die Maggie. Natürlich blond, wie sich gehört hier. Ihr könnt mit ihr mailen, wenn ihr wollt, nach Schwemmer. Sie sitzt direkt dran. Apropos Blondine. Kelly, wie sieht's jetzt aus? Irgendwie stinkt mir das langsam. Ja, weißt du, wenn es mir stinkt, ist erst noch. Bist du den ersten Tag hier? Ah, oh, ist furchtbar mit dem Schuhverkäufer. 1968. Was macht er denn? Statt richtige Musik zu hören, lässt er sich von diesem Oldie-Sender voll dröhnen. Wow. To wear some flowers in your hair. Hear the sound of San Francisco. If you're going to San Francisco, be sure to wear. Na, schau mal, das ist ein ganz spontanes Gewinnspiel jetzt hier. Dieses Sample, San Francisco. Wie heißt die Gruppe? Meld das ins Studio. studio@hitradio-ohr.de. Wie heißt diese Gruppe? Ist aus den 70ern. Es gibt eine Mix-CD zu gewinnen. studio@hitradio-ohr.de. Das ist so, ich würde es fast sagen, 80%, mindestens 80% aller neuen Songs, die rauskommen, sind alles irgendwie Covers von früher. Angeknüpft an frühere Hits. Hä? Sagen per Mail, von wem ist das San Francisco das Original? studio@hitradio-ohr.de. Meldet uns. Und vergesst nicht dazu zu schreiben, wo ihr uns zuhört. Macht das bitte, Nachtschwärmer. Hit Radio.

single this week. Im Kommen. Oh. 23.30 Uhr, halb zwölf. Und jetzt ist wieder Zeit. Hey, jetzt gibt's was zu gewinnen. Ihr seid doch wieder dabei. One, two, three. Hey Leute, macht die Leitung frei. Genau, mach die Leitung frei, unser Gewinnspiel. Gut, alle Mithörer mal herhören. Es ist mal wieder soweit. Um Sendezeit zu schinden? Um dumme Fragen zu stellen? Nein. Mach mit beim Gewinnspiel. Anrufen, gewinnen. Und gewinnen Sie einen unserer Preise, Sie Glückspilz. Und schon geht's los. Ja, jetzt kann es losgehen, Freunde. Ladies and Gentlemen, the show is about to begin. Summer holiday, if you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam. Right. Celebrate simple ways, make a GS win. We took the holiday with all our friends. It was a time to relax and let you wear it behind. Exactly 7 weeks, but something crossed my mind. It was the sign of the time we never forget. One morning, our parents kicked us out of a bed. We told them it was stupid, don't play the fool. But the answer was shut, you got to go to school. G's running up and down, and everybody knew. Rapping, rocking, popping in the street, kids show. Mike, you G-rock the house, and you know what I'm saying. Now when he's on a mic, there will be no delay. So you better run to see him in your neighborhood. He's rapping, rocking all the way to Hollywood. Hey, check it out, these are the words we say. Yo, scream it up, we need a holiday. Hey, check out the new style we just played. Put your arms in the air, let me hear you say. Yo, scream at us, we need a holiday. If we took the holiday, took some time to celebrate. Just one day out of life. It would be so nice. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim. We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam. Right. We are going on a summer holiday. If you want to go, you'll swim.

39. Dankeschön, was meint ihr? Das sind doch die größten Songs der 80er drin in diesem Gewinnspiel.

Dann machen wir jetzt gehen wir kurz in die Werbung. Wir kommen gleich wieder mit unserem Jugendprogramm. Ich bin ein Trinker, weil mein Vater Schuhverkäufer ist. Wir kommen gleich wieder mit unserem... Oh, da habe ich gerade die falsche Taste gedrückt. Also, jetzt machen wir es halt so rum. Bringen wir erst die Werbung von mir. Und zwar, morgen, Samstag, ist der liebe Jerdy 2000 in Söllingen, Rheinmünster, Söllingen. Manche kennen das ja nicht. Ich muss dazu sagen, Rheinmünster, es gibt nicht nur in Söllingen, irgendwo hinter Karlsruhe. Auf jeden Fall, Rheinmünster, Söllingen, Rheingoldhalle. Ab 20 Uhr Einlass. Eine Woche darauf bei Hitradio Partynacht. Am 17. April Appenweier Schwarzwaldhalle. Am 8. Mai Berghaupten. Alle Termine unter www.charlie2000.de. Schaut mal da rein, da gibt es auch alte Videos von früher. Das müsst ihr sehen. DJ Rockhound ist am Ostersonntag beim Osterhammer Schwerin. Da ist im Osten. Da ist dabei Action DJ, House Rockers, Alex Christensen, Culture Beat, Charlie Lanois, Metal Zio, Top Models, Frankie Tunes und noch ein paar andere. Und es gibt eine Bustour von Aachen aus. Ein Bus fährt von Aachen aus dahin. Preis nur 35 Euro inklusive Eintritt. Mehr unter www.rockhound.de. Am 17. April ist DJ Rockhound im Miami Live in Stendal. Da war schon öfters, Dance Factory. Und am 22. Mai on Tour, Summer Lounge am Arendsee. Sie haben Recht. Wir helfen Ihnen, dass Sie Ihr Recht auch bekommen. Anwaltskanzlei Hirt und Teufel. Wir sind für Sie da in allen Rechtsfragen. Egal ob Firmen- oder Privatmandanten. Unsere über 25-jährige Erfahrung spricht für Ihren Erfolg. Hirt und Teufel bemüht sich immer um außergerichtliche Klärung. Schnell, zuverlässig und mit einem starken europäischen Anwaltsnetzwerk im Rücken. Anwaltskanzlei Hirt und Teufel. Viermal in Baden-Württemberg und auch in Offenburg. www.hirt-teufel.de. Kürzlich fragte mich ein Produzent in Vegas, ob ich in der Lage wäre, drei Hauptrollen auf einmal zu spielen. Ich lächelte ihn nur an und sagte, was Autohaus Paschke kann, kann ich schon lange. Denn die haben gleich drei starke Marken unter einem Dach. Fiat, Mazda und Alfa Romeo. Damit auch Sie die Hauptrolle spielen. Autohaus Paschke in Offenburg. Sie müssen nicht in die Wüste gehen, um einen Rauch von Las Vegas zu spüren. Erleben Sie die faszinierende Welt des Spiels im Road Casino La. Die neuesten Spielgeräte, ein tolles Ambiente, freundliches Personal und viele attraktive Aktionen warten auf Sie. Lassen Sie den Alltag ein paar Stunden hinter sich und entspannen Sie in gemütlicher Atmosphäre. Road Casino La, direkt an der B3, mehr real. Immer das gleiche langweilige Wochenende? Keine Idee, wo du zum Feiern hingehen sollst? Dann sei gespannt. Wir feiern die ganze Nacht. Die neue Nachterlebniswelt in Aachen bietet dir auf über 7 Bereichen 100% Partyfaktor. Neue Dimensionen und eine atemberaubende Stimmung für Jung und Alt. Bald im Industriegebiet Aachen.

weißt ja, ich habe ja auch bald Geburtstag. Und da feiern wir eine Party miteinander, oder? Ja, du und ich? Nein. Ach komm. Peggy, Frau von L. Also da muss was abgehen. Schmink's dir ab, wir wollen nicht einmal wissen, wann er ist. Ach komm. Zum Glück hat er keine Freunde, die es uns sagen. Und er kriegt auch keine. Da sieht man, was ich mir bieten lassen muss von denen, ha? Also, erster Geburtstag am heute gratuliert Ehefrau Dance aus Hornberg zusammen mit ihren Kindern Daniel und Sascha ihrem Mann und Papa zum 41. Geburtstag. Alles Liebe und Gute und vor allem viel Gesundheit. Dann nächster Geburtstag. Tobias Spät wird 22 aus Reichenbach. Wir gratulieren natürlich auch, Tobias. Und hier haben wir ein Mail. Ah, das habe ich fast übersehen. Wir hören dich aus Rastatt und freuen uns sehr auf morgen Abend in Söllingen. Grüßen alle Michael, Dominik, Brigitte und Angela aus Rastatt. Die explosive Minute. Now. Fühlt ihr euch schlapp? Dann nehmt das hier. In einer Bar sprach er mich an. Er war betrunken und er roch nach Schweiß. Er sagte, Junge, hör mir zu. Da gibt es etwas, das ich besser weiß. Die Emanzipation ist der gerechte Lohn für die verweichlichte Männerschaft. Doch du kannst mir vertrauen, zwischen Männern und Frauen gibt es einen Unterschied, der ganz gewaltig klafft. Und was ich dann hörte, was mich total empörte, es wiederzugeben, fehlt mir fast die Kraft. Er sagte, manchmal, aber nur manchmal, haben Frauen ein kleines bisschen Haul gern. Manchmal, aber nur manchmal, haben Frauen ein kleines bisschen Haul gern. In Ruhe, ich hör dir nicht mehr zu. Du stinkbesoffenes Macho-Schwein, das hörte er nicht gern. Er fing an mir zu zerren. Kurz darauf fing ich mir eine ein. Er schrie, stell dich nicht blind, du bist doch kein Kind. Ich mach dich alle, dann weißt du Bescheid. Doch statt mir noch eine zu zimmern, fing er an zu wimmern. Jetzt tat der Typ mir plötzlich leid. Er fing an zu flehen, ich sollte endlich verstehen. Sein Mundgeruch brachte mir Übelkeit. Er sagte, manchmal, aber nur manchmal, haben Frauen ein kleines bisschen Haue gern. Manchmal, aber nur manchmal, haben Frauen ein kleines bisschen Haue. Ich rannte nach Haus, das musste ich meiner Freundin erzählen. Ich ließ nichts aus, es sprudelte aus mir raus. Die Ungewissheit fing an mich zu quälen. Das war mir noch nie passiert, ich war traumatisiert. Und etwas neugierig war ich auch. Da lächelte sie und hob ihr Knie. und rammte es mit voller Wucht in meinen Bauch. Als ich nach Atem rang und ihre Stimme erklang, umwehte sie ein eisiger Hauch. Wir haben 0 Uhr 10, Nachtschwärmer Zeit. Ach ja, das regt mich so auf, dass du für meinen Geburtstag nichts übrig hast. Komm, wir könnten eine Party machen. Auf Partys wirst du ja nicht eingeladen. Ach komm, ich bin extra wegen dir hergekommen. Ach Quatsch nicht, du würdest für ein Stück Käse und einen halben Cracker herkommen. Auf Partys wirst du ja nicht eingeladen. Ja, das ist unmöglich. Santana raus, der hat recht. Jetzt ist Zeit für unser nächstes Gewinnspiel. Ganz genau. Das ist der Wahnsinn. Seid ihr bereit für die dritte Runde? Yeah. Ich bin dabei, ja! Okay, los. Na dann los! 10987654321, sehr hoch! Und vollen Schub! Seid ihr auch mit dabei, Nachtschwärmer? Und jetzt die große Superchance, Leute! Macht mit und gewinnt! Because I can do it in the mix. Das ist jetzt ein Rock- und Heavy-Mix hier. Da wollen wir fünf hinterbreten. 1, 2, 3, 2. We control the sound. We control the sound. Ladies and gentlemen, may I have your attention? Lösung per Telefon 0781-504-3311. haben 0.20 Uhr. Hier läuft immer noch unser Gewinnspiel. Oh, yeah! Blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen. 27. So, das war unser Gewinnspiel. Und diesen Song speziell werde ich heute Abend in Zürich genau bringen. Fünf von der Breiten brauche ich für unser Gewinnspiel, bitte. 0781 504 33. Und die Elf. Action ist Freitagabend. Action-Pack Freitagsabend. Freihaus. Action ist nicht mit der Fernbedienung zu spielen. Action Pack Freitags. Super stark, Camouflage, Love is a Shield. Ich habe hier ein paar Mails bekommen. Freue mich wieder auf tolle Mixing, coole Musik. Gruß Sascha aus Ettlingen. Along, no Und da grüßt ein Markus aus Karlsruhe-Hagsfeld. Nachtschwärmer-Spezial, schreibt er. Er war früher mal Oststadthalle, Festhalle Durlach, Blankenloch, TV Baden Open Air. Oh. Da ist übrigens auch ein Video bei mir auf der Seite. Vom TV Baden Open Air. Aus Rust. Hallo Charlie, endlich wieder Freitag. Würde mich freuen, wenn du allen Schlösslefunkern und WHW-Lamm, die mir gestern zu Geburtstag gratuliert haben, viele Grüße und ein großes Dankeschön ausrichten könntest. Hallo Charlie, seit 21 Jahren höre ich dir zu. Oh, Mama mia, leider 10 Jahre waren traurig ohne deine Sendung. Na gut, ja. Wunderbar, und wer hat geschrieben? Der Bechtel Matthias aus... Moment, aus dem Elsass, kann das sein? Ja, Selz. Ja, schöne Grüße dahin, viele Grüße. Ja, immer um die Zeit, jetzt haben wir 0.32 Uhr. Da wird mein Freund und Schuhverkäufer hellwach. Es ist Zeit für den Bandi-Schlachtruf. Ja, ja. Alles klar, ja. Los jetzt, mach Musik. Der Liebe, die Gefühle haben versagt. Dein Herz, es schreit nach Liebe. Ich ließ dich viel zu oft allein. Erst heute bin ich stark genug, dir alles zu verzeihen. Unsere Silber und Gold hab ich nie gewollt. Ich will nur dich allein. Unsere Silber und Gold. Wolfgang Petri! Moment mal! Was geht denn hier ab? Was für eine verrückte Party ist das eigentlich? Total Wahnsinn! Willkommen in der dritten Dimension. Beamen Sie sich mitten rein. Was zieht einem ja die Schuhe aus? sitz ich am Wannsee und ich höre den Wellen zu. Ich lieg hier auf meinem Handtuch, doch ich finde keine Ruhe. Diese eine Liebe wird nie zu Ende gehen. Wann werde ich sie wiedersehen? Manchmal schließe ich die Augen, stell mir vor, ich sitz am Meer. Die Ragga-Version, Spezialversion für Nachtschwärmer von Westerland. So, ich habe noch ein paar Grüße, Nachtschwärmer. Maggie grüßt die Nicole, das ist unser Maggie hier. Grüßt die Nicole und die sind morgen auch in Söllingen, natürlich ist ja Pflicht. Und da geht's weiter mit noch ein paar Grüßen. Also, nach La geht das vom Simon, der grüßt. Hallo Nachtschwärmer. Der Thomas Schnurr schreibt hier. Er hofft, dass bald wieder richtige Partys in Aachen gibt. Viele Grüße aus Lauf von Thomas. Ja, da kannst du einen drauf lassen. Es dauert halt noch ein bisschen. Ich grüße meine Verlobte Isabel, die ich über alles liebe und alle, die mich kennen und trotzdem mögen. Und den Schuhverkäufer grüßt er, der Sascha aus Mainz, aus Mainz. Da hat der Rama aus Kleinsteinbach. Ja, das muss ich erklären, Kleinsteinbach, das ist da hinter Karlsruhe in irgendeinem Tal. geschrieben. Was wurde eigentlich aus dem Anruf an alle bildschöpften Blondinen, die für jeden Spaß zu haben sind, im Postleitzahlgebiet 76327? Die sollen sich melden beim Rama. @gmx.de. Charlie, gib alles. Du weißt ja, was ist weiß und fliegt nach oben? Eine blonde Schneeflocke. Our joke's on you! kommt, den bringen wir noch. Die doofe Witze-Ecke. Ich lieg hier auf meinem Handtuch. Ich muss hier ablesen. Doch ich finde keine Ruhe. Die hübsche Blondine zu ihrer Freundin. Gestern Abend kam mein Chef zu mir und ist gleich über mich hergefallen. Ja, hast du dich nicht gewehrt? Ging nicht. Mein Nagellack war noch nicht trocken. I believe in God, and baby, you my heaven. Der offizielle neue Pitbull. Ja, Mann. So, das hätten wir. Und weg von der Fernbedienung, gleich geht's weiter. Nicht stolpern, Leute. Jetzt kommt die. Ganz kurz und schmerzlos nochmal die Dates von Charlie 2000. Heute Abend, heute ist nämlich schon Samstag, Söllingen-Rheingoldhalle. Ab 20 Uhr Einlass. Dann eine Woche später Hitradio Party-Nacht, da bin ich auch dabei. Das sind unter anderem 21 Lokale, 21 Partys, 5 Livebands, 20 DJs. Einmal 8 Euro im Vorverkauf und man kann überall hin. Yeah, am 17. April Appenweier, Schwarzwaldhalle. Am 8. Mai Berghaupten, Festhalle Berghaupten. Das ist von Offenburg Richtung Kinzigtal rechts. Wer das nicht weiß. Alle weiteren Termine sind noch ein paar unter www.charlie2000.de. Und DJ Rockhound ist am Sonntag, Ostersonntag, auf dem Osterhammer Schwerin. Mit den DJs, Atzen DJs, House Rockers, Alex Christensen, Culture Beat, sind Charlie Lanois, Metal Theo, Top Models, Frankie Tunes und so weiter, noch ein paar andere. Übrigens, die House Rockers waren ja diese Woche bei Scooter im Vorprogramm in Rastatt. 2600 Besucher. Die Hölle. Und wie gesagt, zu dem Osterhammer, da fährt ein Bus von Aachen aus. 35 Euro inklusive Eintritt. Es sind schon einige reserviert. Nachtschwimmer schlagt zu. Reserviert euch. Mehr unter www.rockhound.de. 17. April, DJ Rockhound in Miami live in Stendal. Dance Factory heißt die Session. Und am 22. Mai, DJ Rockhound on Tour, Summer Lounge Tour am Arendsee. Und ich habe ja schon eine Sonnenbrille hier während der Sendung im Live gemacht, hat man es gesehen. Heute war ja so schönes Wetter, Nachtschwärmer. Ganz toll. Und nicht vergessen, heute Abend sehen wir uns, Nachtschwärmer in Söllingen. So, das hätten wir. Hey DJ! Und hier geht's jetzt in die Endrunde. A few minutes, my engineer, Jonathan E. at Master Control and I are gonna go looking for something perfect. That's right, the perfect beat for you, especially if you are up at Planet Rock. 7 Dream Team, Madonna und David Guetta. ready to party. Here we go. Party. 10. Party. 9. Party. 8. Party. 7. Party. 6. Party. 5. Party. 4. Party. 3. Party. 2. Party. 1. Now. Yes. Party. Here comes. Und 50 nach Schwimmer. Also, was gibt's? Du siehst geschafft aus. Wer, ich? Aber nee. Du siehst geschafft aus. Von den ganzen Abend. Das wäre gar kein übler Job, wenn diese lästige Kundschaft nicht wäre. Ja. Ja. Komm, Al, wir machen ein kleines Aufbautraining jetzt nachher. Nein. Komm, du wirst... Wir machen jetzt mit. Drogen schüchtern mich nicht ein. Ich bin verheiratet. neue Crown featuring Roxanne kommt erst raus. Nachtschwärmer, meine letzten Minuten sind da. Allen ein schönes Wochenende. Das Wochenende haben wir wieder den einen mit dabei. Peggy, komm, sagst du. Einen alten Mann, der dich ansabbert. Ja, er war die nämlich. Die Steuer-CD aus der Schweiz könnte sich zum Kassenschlager entwickeln.